2003 und ich enter das Game. Yeah. Damals auf dem Traum von einem Brand und dem Film. Digi, aber keinen Plan von einer Band oder dem Game. Niemand kannte meinen Namen von dem Blender, Digga, wen interessiert ein neuer Rapper, Bruder? Davon gibt es Tausende. Und außerdem hatte ich nicht ein Gerät zum Aufnehmen. Aufgestellt als Neuling und verbiss es keinen Plan. Ich wollte den Tag zerreißen, krasser Remis, mitten in den Tag. Yeah. Kommen 7 in eine Szene voller Egozentriker. Keiner wollte helfen, aber jeder sah Talent. Ich hab mir alles beigebracht und rappte, als ob ich ein Gangster war. Ich hab nach meinem Start noch keine Identität gehabt. Doch ich hatte Taktgefühl, Musik in meinen Venen. Yeah. So sehr, wie sie mich hassten, mussten die sich eingestehen, dass der erste meine Tracks schon übertrieben, weit entfernt von deren Müll war, weil ich die Scheiße lieb und diese lieb. Damals war ich mit der Gabe, die ich habe, nicht bewusst. Denn so ein klarer Vorteil gegenüber Bitches viel zu groß. Weil ja, dann hätte welche labern und ich schieße in ihre Brust. Denn ich fahr mit Firmenwagen, Mann, und sie nur mit dem Bus. Doch von diesem Vorteil ist hier gar nicht mal die Rede. Das ist mit wie Gott, verdammt, das sieht doch jeder Esel, Digga. Keine Kleider, keine Konkurrenz, ich schiebe jeden von mir gefahren, wird gerade über die Tiere. Nenn mir einen Rapper, welcher sich in 3 Oktaven. Mit dem Double Cut so krasse Lens und sind in seinem Passkick. Kein Nein, Deutschland, da der kriegen Panik. Ich fick auf alle Labels, die jetzt nicht in meinem Arsch sind. Wie du beim Schwulensex oder im Jugendtreff. Ich bin hetero für Papier, ich hab Blut geleckt. Denn das körperliche Glück und nebenbei der Beauty-Stress. Damit alle Bitches hin und wechseln für einen guten Scheck. Ihr kommt mit 9 Millimetern, wie peinlich. Wie ihr euch jedes Mal einmischt. 2 230. Ihr kommt mit 9 Millimetern, wie peinlich. Wie ihr euch jedes Mal einmischt. 2 230. Alle meine Freunde vom TTC Wände labern über meine Dick und Eloquente. Techniken zum Duschen, schlag den Penis gegen Wände. Dass der Putz herunterfiel, bleibt in Gedenke. Der Penis war blau, doch das war es wert. Eine Story, über die man schon seit Jahren erzählt. 23 Zentimeter Jagd in dein Face. Denn die Bitches lieben diesen überragenden Jay. Ich hab über den Shit niemals nachgedacht. Aber irgendwann erkannte ich diese Wahnsinnsmacht, die ein Riesenpenis ausstrahlt bei Tag und Nacht. Da der Gedanke Frauen einfach wahnsinnig macht. Natürlich nicht alle, das ist mir klar. Viele denken nach dem Tape, was für ein Trottel das war. Aber tief in ihrem Inneren wollen sie einmal dieses Monster bewundern wie Krokodile im Park. Wie schon gesagt, ich hab den Schwanz eines T-Rex. Stehen nackt vor dir jetzt, fühlst du die Gier entdeckt dieses Tier jetzt. Sweet inhalier extrem wie der Penis über dir in das Hirn weg. Spielzeit angespannt, sie leckt an dem Schwanz. Frage wie's ihr schmeckt, sie nickt angetan. Niemand hätte sie gedacht, dass sie die in der Wand. Denn sie hat vorher noch nie so einen Mann gehabt. Himmelfahrt, bitte Baby, überlegen's. Du eigentlich besetzen Sinn des Lebens. Richtig Kuscheine für Kinder legen. Keine dicken Konten hinterlegen. Keiner kann die Dinge, die er hatte auf der Welt. In die Urne nehmen, bitte Baby, scheiß mal auf das Geld. Und sag mir deine Leidenschaft und ich bin sicher, man versteht sich. Einfach leicht gemacht mit diesem abrissbierenden Penis. Ihr kommt mit 9 Millimetern, wie peinlich. Wie ihr euch jedes Mal einmischt. 230. Ihr kommt mit 9 Millimetern, wie peinlich. Wie ihr euch jedes Mal einmischt. 230.